herzlich willkommen zu Heiter Scheiter Nummer 31, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Joke. Hallo, ich bin Steffi. Ich bin Marlene. Wir sind umzingelt. Und wenn man es genau hört, es gibt kein Uhrticken. Hatten wir vorhin auch schon. Man hört keine Küchenuhr. Und wir haben eine wahrscheinlich so dermaßen glasklare Tonqualität wie noch niemals zuvor. Wir sind live auf dem Gendercamp. Wir sind ja live. Ja doch. Also, jetzt sind wir gerade live. Wir sind immer live. Podcasten vom Gendercamp aus und Podcasten in einer Fishbowl. Das heißt, dieses wird ein gemeinschaftlicher Heiter-Scheitern-Podcast. Genau, wir sind so umringt von so ungefähr, ich bin so schlecht im Schätzen, ich würde sagen so 20 Leuten ungefähr oder vielleicht sogar noch einen Tick mehr. Ich bin wirklich schlecht im Schätzen. 20 Leute. Genau, und wollen über ein Thema reden und zwar, damit wir das nicht nur alle, nicht nur wir drei alleine machen, gibt es hier noch zwei freie Stühle und einer davon wird hoffentlich bald besetzt werden und dann wird immer durchgewechselt. Ach Gott, ich bin gerade so schlecht im Erklären, ich hätte nicht so viel schlafen sollen vorher. Erklär du mal kurz, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Okay, wir haben fünf Stühle hier, zwei sind frei, wir sind ja zu dritt, zwei sind noch frei. Das heißt, zwei weitere Personen können im Laufe jetzt der nächsten Minuten reinkommen und sich einklinken. Sobald die fünfte Person im Kreis sitzt, muss eine der anderen Personen rausgehen, sodass immer ein Platz frei bleibt. Danke. Bitte. Einer von uns dreien wird immer mindestens drin bleiben. Control. Ganz kurz möchte ich gerne ein extra Stößchen verteilen, und zwar einmal an Pixie. Pixie, wir wünschen uns, dass wir uns irgendwann auch nochmal etwas mehr unterhalten. Ich fände das sehr gut. Und dann, ich weiß es nicht, wie ich es aussprechen soll, Madoff oder Madoff oder Madoff, Madoff, eine neue Hörerin, herzlich willkommen. Nein, und ein großes Dankeschön-Stößchen für den tollen, für das tolle Review. Ja. Auf dem eigenen Blog. Ja, genau. Das war Heartbreak. War toll. Und ein großes Stößchen ans Podcast-Kombinat, welches uns heute mit unglaublicher Technik versorgt. Ja. Vielen Dank. So, jetzt mache ich meinen Rechner zu. Ich würde ja noch sagen, dass so diese Idee, das heute so zu machen, kam zumindest bei mir auch so ein bisschen aus der Ecke, dass häufiger in den Kommentaren, die wir so bekommen haben, die alle unglaublich charmant sind, häufig so diese Situation beschrieben wurde, dass sie den Podcast gehört haben und an vielen Stellen dann so entweder das Gefühl hatten, mit am Küchentisch zu sitzen oder gerne am Küchentisch mit gesessen werden oder irgendwie so diverse Male so einen Punkt gehabt haben, wo sie gerne was gesagt hätten oder so oder was eingeworfen hätten. Und deswegen fand ich das einfach mal ganz lustig, auch herauszubekommen, wie das denn so ist, ob das denn so funktioniert. Ein großes Experiment. Ja. Ich trinke übrigens Clubmate. Das habe ich ganz vergessen zu sagen eben. Ja. Ja, ich habe auch. Es gibt gefühlte 10.000 Kästen Clubmate hier. Das ist ganz großartig. Wir sind super versorgt. Ich trinke auch Clubmate und Hüller Leitungswasser. Und ich partizipiere einfach frecherweise daran. Okay, dann pack ich mal. Lass mal. Krieg ich was. Unser heutiges Thema ist: Was macht ein Barcamp queer? Da zwitschert auch schon ein Vogel ganz aufgebracht raus. Ich möchte gerne nochmal loswerden, dass wir uns in unglaublich ländlicher Idylle befinden und so. Also ich glaube, das finde ich schon nochmal ganz wichtig, irgendwie so zu sagen, dass wir so, normalerweise hängen wir ja immer so in urtickender Großstadt rum und jetzt hier mit Vogel und so, finde ich voll gut. Ja, queer Podcast, Barcamp. Also ich fand das als Idee ganz spannend, weil ich finde, dass das relativ viel aufmacht, was man da an Ideen reingeben könnte, was zu so einem Barcamp dazugehören könnte, sowohl an Inhalten als auch an Struktur, als auch an teilnehmenden Personen, als auch an wo das stattfindet, wie das stattfindet, wie es kommuniziert wird, etc. Also es macht irgendwie ganz viel auf, was man mit Queer in Verbindung bringen könnte. Und wir befinden uns halt auf dem Gendercamp, was ja auch nach dem Barcamp-Prinzip organisiert ist. Und das Gendercamp hat auch den Anspruch, ihre Themen mit reinzubringen. Ja, und das passt eigentlich ganz gut, finde ich, so vom Thema her. Wollen wir denn jetzt nochmal erklären, was ein Barcamp ist? Ja. Mach mal. Okay, ich muss aber was sagen, was vielleicht ein bisschen zusammenhängender ist. Also ein Barcamp ist ein Zusammentreffen von Leuten, üblicherweise eher im urbanen Raum, üblicherweise auch eher einen Tag lang. Ich möchte jetzt nicht komplett lügen, aber die Herkunft ist tatsächlich, kommt von einem Verlag, nämlich dem O'Reilly Verlag. Die haben so Treffen gemacht von so Programmierern, das ist so ein Buchverlag, die so Programmsprachenbücher, irgendwie Programmiersprachenbücher rausgeben, ganz viel. Und die haben so Treffen gemacht von so Leuten oder organisiert von so Technikleuten, und die haben sie FU-Camps genannt. Oder ich glaub, FU-Meetings oder so. Aber ich glaube FU-Camps. Mhm. Und es gibt in der Technikwelt gibt es so diese beiden Standard-Füll-Begriffe, die benutzt werden, um so Variablen zu füllen, und zwar FU und BAR. Und dann haben halt andere Leute, die halt nicht bei diesen FU-Camps teilnehmen konnten, BAR-Camps entstehen lassen. Und so kommt auch dieser etwas merkwürdige Begriff zustande. Und eigentlich ist es halt sowas, was auch so ein bisschen so mit so einer Netzkultur ganz doll verbunden ist, wo Leute sich treffen einen Tag und auch ohne vorher Themen schon abzusprechen, so Session-Slots befüllen und dann gemeinsam dazu arbeiten. Auch irgendwie relativ kurze Sessions von ungefähr 45 Minuten. Und dann gehen sie abends alle wieder nach Hause und sind ganz glücklich, weil sie ganz tolle Sachen irgendwie miteinander besprochen haben. Ja, das ist eigentlich so ein Barcamp. Das ist vor allem offen, ne? Also vor allem genau, von der Themenauswahl halt, sehr geöffnet. Ja, es ist halt, aber es ist schon technisch eher so. Also es kommt schon eher so aus der Technikwelt, so Netzwelt, Technikwelt, so. Ja. Aber es ist halt, ich glaube, es ist halt der Anspruch schon da, dass es möglichst breit in der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, also zum Beispiel nicht teuer ist. Oder auch sogar kostenlos ist. Das ist, glaube ich, sehr typisch. Allerdings ist es oft so, dass sie dann dafür nicht sonderlich also kritisch, was so Sponsoren angeht und so sind. Also das ist schon oft auch gesponsert ganz doll von irgendwelchen dicken Firmen oder so. Aber dafür ist es dann kostenloser Eintritt, so. Das ist so ein bisschen auch so, was relativ typisch ist für Barcamps eigentlich. Und was ja auch noch eine Rolle spielt, ist eben, ich glaube, es war ja schon diese Idee als Gegenentwurf auch zu, es wird ein großer Gast irgendwie geladen, der dann zu irgendeinem Thema dann was vorträgt und die anderen Leute konsumieren nur, sondern eben, dass die Leute, die da sind, dann eben die Themen, was du schon sagtest, dann Marlene, halt dann eben mitbringen und sich eben auch über die Themen, die sie einfach mitbringen, austauschen und da so einzelne, so wechselnde Experten oder Expertinnenrollen haben können. Also schon das Ding, dass alle, die anwesend sind, ExpertInnen sind und nicht... Ja, das kommt ja eher so aus der Open-Space-Ecke. Mhm. Also dieser, ich glaube so dieser, von der Idee her schon, aber ich glaube, es würde sich niemand hinstellen und das sagen. Also es würde sich niemand hinstellen und sagen, ihr seid alle ExpertInnen oder so. Und ihr dürft alle partizipieren. Ich glaub, ja, das ist, glaube ich, einfach, gehört, glaube ich, nicht so zu dieser Kultur dazu. Okay. Irgendwie. Ist das der signifikante Unterschied zwischen Open Space und Barcamps? Vermutlich, ja. Also es gibt ja tatsächlich auch diese Idee von Open Space, die ja auch schon deutlich älter ist als Barcamps, ja. Nämlich, dass eben Konferenzen so gestaltet werden, dass eben alle irgendwie partizipieren können. Kommt das dann eigentlich mehr einfach aus der linkspolitischen Ecke? Ich vermute. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte darüber nicht weiter. Ich wollte dich jetzt eigentlich auch gar nicht ausfragen. Das war mir so. Ich weiß es nicht. Also gefühlt schon, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Er sitzt mir so komisch gegenüber. Ich habe immer das Gefühl, ich muss gegen euch beide. Ich setze mich jetzt da hin. Vielleicht kommt dann ja auch niemand dazu. So. Hallo, ich bin jetzt und ich traue mich einfach mal. Sehr gut. Du trinkst gar nichts. Ich trinke Club Mate, die steht nur da hinten. Und dann habe ich vielleicht auch nicht so das Bedürfnis, ewig lang mich hier fest zu quatschen und gehe dann gleich wieder zurück zu meiner Mate. Ja, Open Space ist tatsächlich was es in politischen Kontexten gibt. Zum Beispiel der Jugendumweltkongress ist teilweise nach Open-Space-Konzepten konzipiert worden. Und ich glaube, so das Schlagwort für Open Space Konferenzen oder Open Space Konzepte war quasi die unendlich lange Kaffeepause, weil Leute eben festgestellt haben, dass der spannende Teil an irgendwelchen Konferenzen und Kongressen die Kaffeepause war, wo Leute quasi ganz zwanglos beieinander saßen und quatschten und ihren Kaffee getrunken haben in der Pause und das eigentlich so der inhaltlich ergiebigere Teil war. Stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte auch schon mal so eine Einführung gehört, wo das mit den Kaffeepausen, daran kann ich mich erinnern, an den Teil. Ja, genau so. Also, aber im Prinzip ist es, also was so die Idee von, wir füllen unsere Sessions selber und es gibt nicht so ein vorgefertigten Themenablauf irgendwie, das ist beiden Veranstaltungsformen gleich. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man jetzt irgendwie so eine Idee von Queer in so ein doch relativ technisches, aus so einer technischen Ecke kommenden Treffen, wie kriegt man das jetzt irgendwie zusammen? Oder was könnte man da machen? Das ist ja so eine spannende Frage jetzt. Ne? Ich würde nicht sagen, dass jetzt Barcamps mittlerweile nur ein technisches Ding sind. Also so der Begriff und die Organisationsform, und wir treffen uns in der Stadt und teilweise halt eben auch einen Tag lang nur in der Bar. Ja, das kommt so aus so einer Nerd-Technik-Ecke, aber Konzepte, die ganz ähnlich sind und die auf eine ganz, ganz ähnliche Weise funktionieren, gibt es ja schon seit viel länger. Also zum Beispiel Jugend-Umwelt-Kongress, der war auch irgendwie lange Zeit nie irgendwie groß vorbestimmt. Es gibt auch Barcamps zu Politthemen. Also es gibt ja das Politcamp zum Beispiel, was auch als Barcamp organisiert ist, soweit ich weiß. Also ich glaube, dass es mittlerweile nicht mehr einfach so in der Ecke ist. Und das Konzept Barcamp bietet sich natürlich an für irgendwelche Themen oder irgendwelche Themenkomplexe oder irgendwelche Kulturszene, sonst was Kreise, die sehr selbst organisiert und sehr von unten nach oben organisiert sind. Also sobald ich nicht irgendwie so den meinungsführenden Menschen habe oder so den Menschen, der so die Impulse und Ideen gibt und irgendwas vorgibt, macht es eigentlich Sinn, das auf so eine Art von unten zu organisieren. So, und ich gehe jetzt wieder. Tschüss. Hallo. Hallo, ich bin Silke und mache keine Getränkewerbung. Okay. Ja, ich wollte anregen, dass wir erstmal überlegen, bevor wir darüber reden, was macht ein Barcamp queer? Was verstehen wir unter queer? Oder was macht also eine queere Veranstaltung aus? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich weiß nicht, ob es in eurer letzten Folge war, dass einer von euch gesagt hatte, ja, das letzte Gender Camp war toll, aber es war nicht queer. Und vielleicht könnt ihr mal erzählen, also was als Einstieg, was ist der Eindruck, der euch das so, also wie kommt ihr zu der Einstieg? Eine ganze Folge drüber. Ich glaube, eigentlich war genau das auch so mit Teil der Folge. Das zu erarbeiten, warum war das Gender Camp nicht dringend queer versus okay. Was stellen wir uns eigentlich vor unter einem queeren Camp? Okay, dann ist das eine ältere Folge, die ich nicht kenne, glaube ich. Mir ist es in letzter Zeit nochmal so kam. Wir haben tatsächlich darüber gesprochen, als wir über das Gender Camp gesprochen haben, aber die Idee ist ja auch, das genau hier zu erarbeiten. Was bedeutet das denn eigentlich? Wie kann man das denn machen? Aber du würdest gerne wissen, warum wir das beim letzten Mal gesagt haben. Okay. Oh, was haben wir denn gesagt zum Beispiel? Ich glaube, das ergibt sich aus dem, was wir hier jetzt besprechen, kann ich mir vorstellen. Also was zum Beispiel für mich dazugehören würde zu einem queeren Barcamp, wäre, glaube ich, so eine Gleichberechtigung auf einer Gesprächsebene, die ich hier noch nicht finde, tatsächlich. Also Wenn ich so an gestern denke und an die Gespräche, die da gelaufen sind in dem Konversationshach, dann habe ich nicht das Gefühl, dass zum Beispiel alle Teilnehmenden schon mal wirklich sich damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet, Raum einzunehmen und anderen Leuten Raum wegzunehmen. Sowas zum Beispiel. Also das wäre für mich eine Voraussetzung, ein Camp queer zu machen, dass Leute das parat haben. Das heißt nicht, dass es so laufen muss, aber es heißt vielleicht, dass der Raum dafür da ist, sowas auch anzusprechen oder sowas schnell nochmal abzurufen und dann ist klar, ach ja, okay, sorry, habe ich jetzt irgendwie vermasselt oder so. Sollen wir vielleicht mal als kurz Konversationsfach klären? Ja, weil es auch ein schönes Konzept ist. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir auch, ja. Dass die, dadurch, dass das Gender Camp dieses Jahr deutlich größer ist als letztes Jahr. Ist das eigentlich so? Ja. Doch, ne? Wir waren letztes Jahr 45. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt tatsächlich gewonnen sind. Aber es hat mehr als 45. Gut. Vielleicht 80 oder so. Und dadurch sowas wie eine allgemeine Vorstellungsrunde einfach echt nicht zu wuppen und viel zu anstrengend gewesen wäre. Bekomme ich da gerade einen? gab es die Idee eben dann vom Orga-Team in Kleingruppen sich so um eine bestimmte Frage rum zu unterhalten. Und da wurde dann vorher noch über Twitter so Fragen gesammelt. Und und die Leute sollten sich dann einfach so zusammenfinden für 23 Minuten und sich einerseits vorstellen und andererseits dann eben darüber reden, was da so Frage war. Zum Beispiel, was sind eure politischen Utopien? Wer seid ihr im Netz? Wie kamt ihr zum Gender-Dingsbums? Wie kamt ihr zum Netz-Dingsbums? Irgendwie so relativ breit. Und ich fand auch ich habe das zwar auch teilweise dann als anstrengend wahrgenommen, was so Gesprächsstrukturen oder Kulturen anging, aber es war trotzdem echt ein toller Einstieg, um mit Leuten, die ich einfach überhaupt nicht kenne, schon mal irgendwie so einen Gesprächseinstieg zu haben, zu wissen, irgendwie was, womit sie sich so beschäftigen, was vielleicht so gerade deren Themen sind oder so. Also das fand ich, hat echt super geklappt. Oder ist ein super Konzept. Mhm. Ja. Ich glaube, was für mich eine Situation queer macht, ich weiß gar nicht genau, ob jetzt ein, also jetzt oder jetzt mal unabhängig von irgendwie einer Veranstaltung oder sowas, ne, ist so, ist so ein Ding von, oder so eine Idee von, oder so eine grundsätzliche Idee von, also dass so ein Haha-Raum da ist, wo so eine grundsätzliche Idee von Männer, also Mann und Frau sind erstens nicht die beiden einzigen Geschlechtsformen, die es gibt, und zweitens sind sie nicht auf gar keinen Fall festgeschrieben in irgendeiner Form. Ich glaube, das sind so Punkte, wenn ich in einem Raum bin, in dem das irgendwie so ein ganz grundsätzlicher Konsens ist, der irgendwie, also der irgendwie da ist, das ist für mich auf jeden Fall relativ markierend für einen queeren Raum. Das ist, weil, ja, also wo halt, ja, so, das fällt, also weil du, ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht, was du da, was für mich eigentlich so einen Raum queer macht. Ich glaube, das ist für mich ein relativ wichtiger Punkt. Ich kann auch noch mal kurz dazu sagen, dass ich, also ich identifiziere mich nicht als Frau. Sehr, und ich habe zum Beispiel beim letzten Gender Camp das auch gesagt, in der Vorstellungsrunde. Und ich weiß noch, dass es dann so einen Moment gab von so, aha. Und dann wurde da so total drüber gegangen irgendwie. Und das war auch gar nicht, dass mich das irgendwie verletzt hätte oder sowas. Aber dann war für mich klar, okay, das ist ein Raum, in dem das irgendwie nicht selbstverständlich ist, dass das irgendwie auch geht. So. Und das ist aber dann auch erstmal überhaupt nicht schlimm und auch gar nicht irgendwie was, wo ich denke, so, oh Gott, das ist irgendwie, das ist jetzt voll scheiße hier alles oder so, weil dann würde ich irgendwie eigentlich fast immer, irgendwie fast immer irgendwie alles total scheiße finden. So gar nicht, aber dann war für mich auf jeden Fall so ein Stück Queerness irgendwie auch weg in dem Moment. Kannst du damit was anfangen? Das war für mich ein ganz großer Punkt. Selbstkritischer Umgang mit eigenen Privilegien. So als, also jetzt mal so schlagwortmäßig, dass halt irgendwie ein, dass es irgendwie so ein Bewusstsein darüber gibt, dass man mit bestimmten Privilegien in der Gesellschaft verortet ist oder die irgendwie sozusagen bei sich trägt und dass es vielleicht auch diese Privilegien mit Grund sind, dass man sich an einem Ort wie diesen zusammenfinden kann. Oder dass so die Räume, durch die man sich bewegt, eben auch ganz doll durch Privilegien abgesteckt sind und mir irgendwie die Eingänge erleichtern dorthin oder die Zugänge erleichtern. Dass das echt noch so eine ziemlich, also mein Eindruck, auch so in der feministischen Netzpolitik, was das jetzt auch immer sein mag, dass das irgendwie noch ziemlich unbeackertes Feld ist, war. Also letztes Jahr hatte ich das schon irgendwie mitgenommen zum Gender Camp. Das hatte es dann aber auch nicht mehr einbringen können. Und bin sehr froh darüber, dass das dieses Jahr auch sichtbarer wird und auch Thema wird und sowas, weil ich das echt gut und wichtig finde. Und das wäre für mich zum Beispiel dann wiederum ein Prozess von sowas wie sowas verqueeren. Also in dem Moment, also für mich bedeutet queer eben auch so selbstkritisch auch auf sich zu gucken, wo man denn so steht in der Gesellschaft und was da denn so zu führt. Also sowohl was irgendwie Diskriminierungs- oder Erfahrung angeht, aber eben auch sowas wie Privilegierungserfahrung quasi. Zum Beispiel ist das alles ganz schön weiß, wo wir uns irgendwie bewegen. Und darüber könnte man sich auch mal auseinandersetzen, so wie man damit dann umgeht oder was das bedeutet. Ich sage auch noch kurz was. Für mich wahrscheinlich so ein bisschen ergänzend dazu wäre auch queer, wenn ich das Gefühl hätte, der Raum, in dem ich mich bewege, ist prinzipiell erstmal unabgeschlossen und offen für kritische Einwände und Veränderung und gemeinsames Ausarbeiten eines irgendwie Besseren, zum Beispiel. Was für mich definitiv nicht dazu gehört, wäre zum Beispiel, dass alle Leute sich dringend als queer identifizieren müssen. Überhaupt nicht. Also, das würde für mich einen Raum nicht queer machen. Ich würde mal rausgehen jetzt. Und mal die Runde verlassen. Ich gehe auch mal wieder raus. Du musst hier bleiben. Das kommt jemand anders, sonst irgendwie zu zweit. Nein, zu zweit kriegen wir es. Ja, meinst du, zu zweit? Ah, okay. Puh. Ich finde ja auch, dass das Gender Camp zum Beispiel auch schon von dem klassischen Barcamp, sofern man klassisch sagen kann, von der Idee ja schon abweicht, zum Beispiel indem es sich aus öffentlichen Geldern finanziert. Ja, da es auf dem Land ist auch und 3 Tage. Ja, also jetzt aber was so Finanzierung angeht, zum Beispiel eben sich von, also so, wenn man wiederum als queer kann ja auch sowas wie Kapitalismuskritik bedeuten oder irgendwie zumindest eine kritische Perspektive auf kapitalistische Strukturen. Und dass es dann so nach meinem Empfinden eigentlich unmöglich ist, sich dann von Firmen sponsern zu lassen. So. Mhm. Im ersten Schritt. Da hängen schon wieder ganz viele verschiedene Sachen mit dran, die dann vielleicht das schon wieder so ein bisschen aufheben oder nicht, aber das wollte ich schon mal kurz. Hallo, ich bin Jana und ich trinke naturtrüben Apfelsaft. Mir mal was anderes einzubringen, ohne Marke. Ich würde gern 2 Sachen sagen. Zum einen, ich bin gerade in einem Forschungsprojekt zu Subjektkonstruktionen und digitaler Kulturen. Wir versuchen da Interviews zu führen mit WebworkerInnen unterschiedlichster Art, also DesignerInnen, ProgrammiererInnen und so weiter. Auch Leute von Online-Radios und so. Und wir haben tierische Probleme damit, also überhaupt, da geht es gar nicht darum, dass wir interviewen da jegliche Geschlechter und so. Und es ist halt eher erstmal nicht in erster Linie ein feministisches Projekt. Und trotzdem haben wir einfach in dieser Branche ein extremes Problem, auch Leute zu finden, also die vielleicht andere ethnische Zugehörigkeiten haben und dann auch noch weiblich sind. Und ich glaube, das ist ja also überhaupt im Feminismus ist das ja auch ein ganz großes Thema, People of Color und so. Wie öffnen wir das so, dass sich halt auch alle angesprochen fühlen und sich das dann von selbst auch so entwickelt, dass einfach alle möglichen Menschen unterschiedlichster, die aus unterschiedlichen Ecken von Differenzkategorien irgendwie betroffen sind, da dann mitmachen. Das ist ja schon immer so ein großes Thema und ich glaube, dass das innerhalb dieser Netzkultur sich nochmal verschärft. So. Das ist irgendwie dazu. Also ich glaube, dass es halt noch schwieriger ist, das dann irgendwie in so einem Rahmen von Gender und Netzkultur irgendwie hinzukriegen. So, das wäre jetzt mal meine Hypothese. Könnt ihr auch mal was dazu sagen? Das andere, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, Steff, du warst es, hast gerade gesagt, für dich wäre es jetzt nicht so, dass sich dann alle als queer definieren müssten. Oder du? Das war Joko. Ach, Joko, ja. Joko sitzt jetzt gerade nicht hier im Kreis, aber ich sage jetzt trotzdem nochmal, was ist denn, also jetzt so als Rückfrage sozusagen, reicht es dann aber, also, oder können hier halt auch Menschen sein, die irgendwie Differenzfeministinnen sind, weil ich habe nämlich gestern eine Differenzfeministin hier auf dem Camp kennengelernt und damit habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig beschäftigt, weil ich gleich in so dekonstruktivistische Theorien eingetaucht bin, seit jemals, seitdem ich mich damit beschäftige und so kurz ein bisschen schockiert war und so und sich das dann wieder gelegt hat und sowas. Und das wäre dann halt so eine ganz andere Schiene. Also würde dieses Camp jetzt queer-feministisches Gender-Camp heißen oder sowas und solche anderen TheoretikerInnen würden sich dann trotzdem angesprochen fühlen und hierher kommen, wäre das dann ausgeschlossen? Also wäre das dann wiederum ausgeschlossen, dass es dann noch queer-feministisch heißen darf überhaupt oder so? Also das wirft ja halt auch total viele Debatten auf, was Zugang betrifft dann hier zu dem Camp. Ja. Also wir haben ja die Folge sehr ganz bewusst nicht genannt, ist das Gender Camp queer? Ja. Sondern es geht ja eigentlich darum zu gucken, wie kann man Queerness mit Barcamps verbinden? Weil, also meiner Meinung nach ist es, ehrlich gesagt, also ich persönlich finde es nicht sonderlich wichtig, jetzt ein queer-feministisches Gender Camp zu machen. Ich finde das irgendwie da, dass man da das schon durchaus auch aufmachen kann und auch mal gucken kann, was kommen denn da für Leute, ne? Also so wie Joke ja auch schon vorhin sagte, es gibt so einen Anspruch, so Queerness oder queere Themen irgendwie da so mit reinzubringen, aber es ist ja nicht der Anspruch überhaupt hier, dass das jetzt irgendwie so queer ist oder so. Also das oder das unter so einem Label irgendwie so zu stellen, so. Und ich würde schon sagen, wenn man eine queer-feministische Veranstaltung macht und da kommen halt Leute, die mit diesem Queer-Feminismus-Ding ein ganz grundsätzliches Problem haben, dann ist es wohl nicht ihre Party. Also, ne? Also würde ich schon sagen so, aber das muss man sich ja dann auch klar machen, wenn man eine Veranstaltung macht, die ja eben so einen Ansatz hat. Oder sie müssen halt dann, vielleicht müssen dann Leute, die halt irgendwie damit ein ganz grundsätzliches Problem haben, einfach damit rechnen, dass sie einfach, dass es halt einfach vielleicht unter einem anderen Label gerade alles irgendwie stattfindet. So. Was ja erstmal auch, ne, kommt ja auch immer auf den Ton an und wie man aufeinander miteinander spricht oder so. Aber so würde ich diesen Ort hier nicht verstehen. Also ich würde es hier nicht verstehen als, es gibt hier so einen ganz grundsätzlichen queer-feministischen Ansatz und das ist so das, der allgemeine Konsens und alles andere läuft so unter ferner Liefen. Das würde ich so, also den Anspruch habe ich so nicht wahrgenommen. Aber ich glaube auch nicht, dass darüber, ich weiß nicht, ob darüber schon mal ernsthaft diskutiert wurde, ehrlich gesagt. Mhm. Die Frage stellt sich mir nämlich auch zumindest. Ja. Ja, also ich kenne diese Problematisierung von Ausschlüssen oder dieses Benennen von Ausschlüssen so gerne nach Veranstaltung von irgendwie so, ja, wir haben doch irgendwie jetzt eine ganz nette Veranstaltung gemacht und wo waren eigentlich Diskriminierungsachse Position XY? Wo waren die denn? Das wäre doch total toll gewesen, wenn die auch gekommen wären. Und davon, das habe ich auch an verschiedenen Punkten mitbekommen und auch selbst sozusagen betrieben, diese Art von Reflexion, und bin mittlerweile eher an dem Punkt, das sozusagen erstmal so stehen zu lassen und zu sagen, okay, irgendwie es hat verschiedene Gründe, warum hier nur bestimmte Leute waren und dass auch manche Leute auch gar keinen Bock haben, dann sich diese Veranstaltung zu geben. Und dass sozusagen eine Veranstaltung nicht besser, nicht qualitativ besser dadurch wird, dass sie ganz divers ist, dass sie ganz vielschichtig ist, dass wirklich alles Mögliche abgedeckt ist, sondern dass ich es halt dann eher wertvoll finde, sozusagen, wenn man nicht die Differenz über die anderen irgendwie dann herstellen kann oder sagen kann, so ja, irgendwie, es war alles so bunt und dann gab dann einzelne Personen, die dann irgendwelche bestimmten Farben repräsentiert haben, halt dann was ich halt dann wiederum vorhin schon meinte, so dieses halt dann eher erstmal bei sich zu bleiben und zu gucken irgendwie, was für Themen habe ich, was mache ich damit, irgendwie, was ist daran kritisch und sowas, weil das, finde ich, wiederum viel mehr Anknüpfungspunkte dann wieder bietet, weil es dann vielleicht dann doch andere Veranstaltungen gibt von anderen Leuten, die sich auch nochmal mit anderen Sachen beschäftigen und das dann aber an den Punkten, was da für Ergebnisse rauskommen, dann wieder irgendwie gut besser zusammenfinden lässt oder sowas. Also so ein bisschen so diesen Druck rauszunehmen, wir haben irgendwie eine Veranstaltung und wir wollen da ganz viel mit reinnehmen. Ja, ich wollte es auch in erster Linie gar nicht produzieren, irgendwie so einen Gedanken von Druck oder auch gar nicht problematisieren, sondern einfach mal diesen Aspekt reinbringen. Also diese Hypothese, dass ich glaube, dass durch diesen netzpolitischen Aspekt, das, was wir ohnehin schon immer in dieser feministischen Sphäre haben, dass es einfach nochmal verschärft wird. So. Und was dann daraus resultiert und wie wir das reflektieren oder ob wir das reflektieren, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber das finde ich, ja. Oh, wer macht die Geräusche? Miau! Jetzt habe ich gerade irgendwas, wollte ich gerade irgendwie... Achso, genau. Also jetzt nochmal mit dieser Idee von, okay, wie viel queer, ach wir haben ja so dieses Queer-TM, ne? Also es ist halt irgendwie auch so, was ist das eigentlich, aber wir lassen das jetzt mal irgendwie so grob als Schwamm irgendwie, als Schwammbegriff irgendwie stehen, oder ich lasse das jetzt mal kurz so stehen. Wie ist denn das mit so einem, wie so einer Veranstaltung wie hier auf dem Gendercamp, wo ja auch so offene Session-Slots da sind, die man dann eben füllen kann mit irgendwelchen Sachen, ist es doch, also finde ich es zumindest doch ganz ganz bereichernd für mich, zu sehen, mit was für Ideen so andere oder mit was für Hintergründen auch so, gerade was so politische Grundannahmen angeht, mit was für politischen Hintergründen auch so Leute aus zumindest doch auch verschiedenen, also zumindest grob verschiedenen Alters irgendwie Strukturen irgendwie jetzt, also ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein sehr großer Altersunterschied hier zwischen den Leuten, aber schon irgendwas so zwischen 20 und 45, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Wobei das meiste irgendwie sich zwischen 25 und 35 bewegt, würde ich jetzt mal so aus der Hüfte sagen. Und das ja, also für mich ist es zumindest so, dass dieses, diese Möglichkeit, dieses anhand dieser freien Sessionfüllung zu sehen, mit was für Themen andere Leute kommen und auch mit was für unterschiedlichen Ansätzen an so bestimmte Themen alle mit so einem zumindest feministischen Grundgedanken irgendwie dann da so reingefüllt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt für mich eigentlich keinen anderen Ort, gerade wo ich eine Möglichkeit habe, Zugänge zu anderen feministischen Grundideen so leicht auch in der Kaffeepause oder so zu finden von Leuten. Also so, dass da irgendwie auch so verschiedene Sachen irgendwie, also verschiedene politische Grundgedanken um den Feminismusbegriff herum irgendwie sich treffen. Ob das immer glimpflich abläuft oder ob das irgendwie auch irgendwie anstrengend werden kann oder ob das irgendwie auch, ob die Leute überhaupt miteinander reden irgendwie, nur weil sie irgendwie sich gerade auf der gleichen Party befinden oder auf der gleichen Veranstaltung befinden, mag dann nochmal dahingestellt sein, aber ich glaube, der Zugang ist zumindest für mich nicht, woanders nicht mehr gegeben als hier, und das finde ich eigentlich ganz gut. Merke ich so gerade, dass ich das eigentlich ganz gut finde. Das finde ich auch. Tja, Steff. Da sitzen wir nur. Da sitzen wir nur mit unseren beiden Mateflaschen. Ach, da kommt jemand. Ja, ich komme mal dazu. Ich bin die Randi und ich trinke gerade nichts, weil meine Wasserflasche woanders steht. Und ich glaube, dass es... also ich glaube, dass ich nachvollziehen kann, was du so von der, so anekdotisch von der Erfahrung vom letzten Mal so gesagt hast. Aber auch nur, weil eben, ich glaube am Anfang, als ich noch nicht da war, gesagt wurde, dass man halt eben so auf Personen, also Bezeichnung von Personen achten soll und so. Und dann halt in der Vorstellungsrunde sowas kam, wie dass jemand angefangen hat, zu sagen, was für eine Genderbezeichnung okay wäre oder so. Und dann halt hin und wieder doch, wenn mal was gesagt wurde, was die Leute noch nicht so oft gehört haben oder so, dann doch mal so ein Oho oder so. Aber ich weiß halt leider auch nicht, wie es beim letzten Mal war. Für mich aus so, wo ich meinen Alltag gerade habe, ist das hier schon so, dass ich das als queeren oder zumindest viel queereren Raum erlebe als als ich so halt gerade irgendwie immer so vor der Nase habe, wenn ich nicht hier bin, die meiste Zeit. Aber warum? Und mein... Achso, Entschuldigung, ich dachte. Ja, also ich finde schon, dass, also ich habe das Gefühl, dass, dass es halt selbstverständlicher ist, über bestimmte Dinge zu reden. Und dass auch vielleicht, dass es selbstverständlich ist, dass man, also dass bestimmte Dinge nicht selbstverständlich sind. Also nicht nur was Bezeichnungen angeht, sondern eben auch was ja, einfach Diskussionen oder Verhandlungen um bestimmte Themen angeht. Ja. Selbstverständlichkeit ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, also ich würde auch sagen, dass vielleicht auch, oder ich würde jetzt mal die These wagen, dass, dass eben so eine Verquerung von einem Barcamp eben auch bedeuten kann, dass quasi nicht selbstverständlich ist, zumindest auch erstmal auf so einer Personenebene, also in Bezug auf andere Leute, dass erstmal irgendwie da nichts als selbstverständlich vorangenommen werden müsste. Ich lasse das noch in mir selbst nachhallen. Ich bin Juk, ich bin wieder drin. Ich bin Paula, ich bin jetzt auch drin. Ich würde das, was du, Rami, gesagt hast, aufgreifen, und zwar, dass für mich, also ich war auch noch nie auf dem Gendercamp oder auf so einer queeren Veranstaltung, die sich direkt als queer bezeichnet hat, und das nicht nur mit der Selbstverständlichkeit, dass nicht alles so ist, wie es scheint, sondern auch, dass man hier, oder Mensch hier sagen kann, also pass mal auf, ich fühle das so und so, oder ich bezeichne mich nicht als Frau oder als Mann oder so, dass wir dann nicht denken, hä, bist du blöd, sondern dass wirklich, dass das hier akzeptiert wird, dass hier kommen ja sehr viele Leute her, die sich gar nicht so damit beschäftigt haben auseinander, weil das Gendercamp war für mich ein bisschen schwierig, wie das ausgeschrieben ist. Also ich wusste nicht so ganz, ist jetzt der Schwerpunkt Gender, Netzpolitik, das ist so ein bisschen schwammig formuliert worden, und man kriegt es auch nur so über das Internet mit, dass das existiert, habe ich das Gefühl. Also ich habe es über Twitter mitbekommen, und sehr viele Twitterer sind auch hier, die ich schon über Twitter kenne. Also es ist schon so ein halbes Klassentreffen, sag ich mal. Also andere Leute außerhalb zu erreichen, funktioniert auf dem Weg einfach auch gar nicht, habe ich das Gefühl. Weil das sind Leute hier, die haben Internetzugang. Sieht man ja alle hier gleich die Handys gezückt und ausgemacht, weil es gestört hat. Ja, also da, weil ihr vorhin gesagt habt, welche Leute hier nicht präsentiert sind, die werden gar nicht erreicht, glaube ich. Also würdest du dann zum Beispiel, also wäre das jetzt ein Plädoyer für ein queeres Umsetzen eines Barcamps, dass die sozusagen die Werbungswege möglichst offen sind oder zum Beispiel die Ankündigung möglichst breitflächig passiert? Ja, also wie gesagt, ich denke, ich weiß nicht, das hing nicht mal an unserer Uni aus oder so, wo man ja sowas vielleicht noch erwarten würde, was aber auch schon wieder ein sehr privilegierter Raum ist. Mhm. Also ja, da sind einfach noch ganz viele Ansätze, die noch gar nicht verfolgt wurden, weil ich auch nicht genau, wie gesagt, weiß, was das Ziel des Gendercamps ist. Wofür das mal? Also es ist ja politische Bildung hier schon unterstützt. Ich weiß nicht, wer es noch sponsert. Also da kann noch viel mehr, glaube ich, gemacht werden. Dass es dann auch irgendwann, wie es hieß, so die Utopie, die ja gefragt wurde, was wäre die utopische Welt, wäre dann vielleicht so eine queere Welt. Aber da kann man ja, muss man erstmal hinkommen. Also das erstmal alles zu hinterfragen, zu sehen, aha, okay, es gibt Menschen, die bezeichnen sich nicht als Mann, Frau oder weiß ich nicht. Also diesen Schritt erstmal dahin zu machen, dafür sind hier, glaube ich, alle offen, die jetzt hier sind. Also ich würde, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube auch nicht, dass, also wenn ich jetzt von dem Thema ausgehe, was macht ein Barcamp queer, ich glaube tatsächlich nicht, dass es jemals dieses queere Barcamp geben wird, wo alles perfekt ist. Also, nee, glaube ich auch nicht. Aber es ist ein guter Punkt, ich wurde nämlich auch von meinem Mitbewohner, den ich hier auch nicht grüßen kann, weil er nämlich den Podcast nicht hört. Weil auch einfach überhaupt nicht so netzaffin oder besonders viel unterwegs, wurde ich auf jeden Fall auch nochmal gerügt, jetzt gerade letzte Woche, warum ich denn dafür eigentlich keine Werbung gemacht hätte. Und so dadurch, dass ich als Person auch noch im Orga-Team letztes Jahr mit dabei war, kann ich mich immer noch gut dran erinnern, irgendwie von irgendwie so, okay, da ist es ja, hat es zum ersten Mal stattgefunden, von wen wollen wir eigentlich ansprechen? Auf welche Wege gehen wir irgendwie? Ist es eigentlich, ist es gewollt, dass eben von beiden Seiten in Anführungszeichen Leute angesprochen werden? Also sowohl Leute, die sich irgendwie mit Feminismus, Gender, Queer beschäftigen und irgendwie das mit dem Netz auch ganz spannend finden, aber da auch noch nie so sich so rangewagt haben und dafür mal einen Raum zu schaffen, dass sozusagen so die Zugänge ein bisschen leichter sind, dass man in netter Atmosphäre Sachen auch mal zeigen und austauschen kann. Oder eben Leute, die sich eben dann mehr so im Netz bewegen und die aber auch ein Interesse eben an feministischen Gender Studies, Queer Studies oder auch nicht so universitären Dingen irgendwie interessieren, das hier so nochmal miteinander zum irgendwie sich darüber auszutauschen oder eben dann nochmal, ja, nee, Punkt. So, und das ist auf jeden Fall ein Ding, wo sich wahrscheinlich auch hier immer wieder was verändern wird, wer hier eigentlich angesprochen wird. Und es gibt ja dann auch immer Grenzen von, okay, wie viele Teilnehmende kann denn dann so ein Barcamp eigentlich fassen? Also wo gibt es da auch Grenzen? Und ist es dann manchmal leichter sozusagen auch so diese Einzugs, wie und wo mache ich Werbung dafür, vielleicht dadurch automatisch auch kleiner zu halten, dass irgendwie das nicht so überläuft? Dann auch die Hoffnung von, das kann ja auch einen Beispielcharakter haben, dann sowas wie das Gender Camp, dass irgendwie Leute sehen, irgendwie, ey, das macht total Spaß, sich mal so zusammenzusetzen und so dann nochmal ähnliche Camps entstehen können, nochmal an anderen Orten, in denen die Zugänge dann auch nochmal andere sind oder die Schwerpunkte. So, das sind ja zumindest Optionen, die dann mit drin hängen. Aber ich finde auch, dass irgendwie so die Offline-Werbung so über die klassischeren auch Politwege und sowas da noch nicht sehr ausgefahren oder ausgenutzt werden. Und ich finde es auf jeden Fall gut finde, da auch immer mal wieder zu fragen, warum das so ist, ob man das eigentlich aus Gründen tut oder ob es halt mehr so sich eben dann einschleicht oder so. Ja, vermutlich schon beides, oder? Also ich meine, das Gender Camp, das sind ja auch so Leute, die haben sich letztes Jahr getroffen, die haben sich als allererstes wieder so gegenseitig, melde ich an, so an dem Stichtag, glaube ich, waren ja schon 25 Plätze weg und nicht so viel. Also ich glaube, ich verstehe schon, wenn man die Werbung nach außen tragen würde, würde wahrscheinlich trotzdem der größte Teil sofort gefüllt werden mit den Leuten, die hier unbedingt wieder her wollen, weil sie sich hier sicher gefühlt haben, weil es ein toller Raum war, weil sie Leute kennengelernt haben, mit denen sie zum Beispiel im Netz schon sehr viel zu tun hatten. Also ich kann es auch nachvollziehen, ich will es ja auch nicht kritisieren, aber zum Beispiel, was du sagst, so mehrere Gender-Camps, also was Stoff sagt, an verschiedenen Orten, zum Beispiel auch näher an Österreich, wo ja viele gesagt haben, schade, zu weit weg, lohnt sich nicht. Sowas wäre halt super. Aber steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter und Geld und andere Dinge. Ich weiß nicht, ob das so richtig thematisch passt, aber es geht vielleicht so ein bisschen darum, wie man halt so gerade dieses, was wir vorhin oder was du vorhin gesagt hast mit den Nicht-Selbstverständlichkeiten und das irgendwie verhandeln, wie man miteinander umgeht und was okay ist und was vielleicht auch nicht okay ist. Da gibt es halt von diesem Blog, das Geek-Feminism heißt, so die haben daran gearbeitet, so eine Policy, ich weiß jetzt nicht, was ein gutes Wort auf Deutsch dafür ist, so ein Regelwerk oder irgendwie so eine Grundlage zu schaffen für Konferenzen, wo man Leute einlädt, um das halt möglichst, also Leute möglichst willkommen zu heißen und so. Steff, das wollten wir doch auch immer schreiben. Damals. Das, wollen wir das verlinken einfach? Ja. Ich hatte auch schon, das verlinken wir. Ja, das verlinken wir mal. Ich glaube, das findet man in einem Wiki von denen. Oh, super. Okay. Was meintest du jetzt genau, was wir schon hatten? Doch auch schon mal, hatten nicht irgendwie früher, als wir immer unseren Konferenzblues hatten, haben wir uns doch auch überlegt, ob wir mal so ein Papier verfassen, was man dann an so Konferenz-Orga-Teams schickt. So, macht mal das und das und das. Dann kommen wir auch zum großen Wahnsinn. Damals, wir erklären das jetzt mal. Nein, nee, aber, ja. Es sind ja tatsächlich häufig, also jetzt Konferenz weicht jetzt ein bisschen ab vom Thema Barcamp, aber finde ich jetzt gerade nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, dass bei so Konferenzen ständig die gleichen Themen wieder hochkommen und auch jetzt hier in der Diskussion es geht auch um Zugänge und Ausschlüsse und so weiter. Ja, finde ich super, wenn es da, also in dem Zuge hatten wir tatsächlich mal ganz locker drüber nachgedacht, mal so Stichpunkte zu verfassen, was uns eigentlich immer wieder an so Konferenzen auffällt. Insofern finde ich das total super, wenn es sowas zum Abarbeiten gibt, ja. Mhm. Wir hatten das mal bei dieser einen Konferenz, wo wir dann so die Nase voll hatten. Ja, ich erinnere mich. Ja. Kann man denn ein Barcamp machen, das queer ist, obwohl es jetzt nicht hauptsächlich um queer geht? Also als Frage. Ich finde schon. Fragt sich, ob die Leute, die dann da sind, das schaffen, mal abseits davon was anderes zu besprechen. Nein, also was ich am Anfang zum Beispiel nochmal sagen wollte, hatte ich dann vergessen zu sagen, ich finde auch solche Struktursachen total spannend. Also sowas wie Barcamps sind erstmal sehr offen. Finde ich, hat einen queeren Anspruch. Also das finde ich jetzt mit so einer Idee von queer gut vereinbar, dass gesagt wird, alle Leute, die da sind, können erstmal ihre Themen einbringen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch ganz unabhängig vom Thema queer passiert. Das nächste wäre dann vielleicht, sich mal anzugucken, okay, wer bringt denn tatsächlich was ein? Warum bringen die, die nichts einbringen, auch im dritten Jahr eigentlich immer noch nichts ein? Welche Themen werden dann bevorzugt behandelt und so weiter? Aber erstmal so die Struktur eines Barcamps finde ich schon sehr, wenn ich jetzt mal queer so gleichsetze mit so einer Art von Kritik an, ja, keine Ahnung, an so Machtverhältnissen, erstmal wäre es ganz platt, vielleicht so. Sondern ein Versuch, damit anders umzugehen, also ein Versuch, damit so umzugehen, dass alle was zu sagen haben und nicht nur diejenigen, die es gemacht haben und diejenigen, die dann vorne stehen und so, sondern dass das mehr sich öffnet an alle Teilnehmenden. Das finde ich schon sehr, da kann man übersetzen in queer, finde ich. Also das wäre für mich jetzt, und das könnte man ja mit jedem Thema erstmal füllen, ne? Ganz theoretisch. Das wäre dann so, es wäre dann kein queeres Barcamp, aber es wäre zumindest ein Eckpunkt, den ich auch im Queer wiederfinden könnte. Dann fände ich zum Beispiel sowas, das kam ja dieses Mal auch in der Vorstellungsrunde, dass so halt darauf geachtet wird, dass es allen gut geht, dass zumindest mal angesprochen wird, wir haben da irgendwas, wo ihr euch dran wenden könnt und es gibt die und die Regeln oder sowas. Dass vielleicht einfach so am Anfang mal betont wird, dass wir uns um ein nettes gemeinsames bemühen und nicht einfach los und alle wissen ja, worum es geht, sondern vielleicht nochmal so ein bisschen Setting schaffen oder sowas. Mhm. Muss auch überhaupt nichts mit queeren Identitäten zu tun haben, kann aber trotzdem so ein kritisches Moment sein. Das wäre jetzt wahrscheinlich so die Frage, was ist queer? Also da habe ich dann wahrscheinlich eine sehr breite Definition von, was queer sein kann. Mhm. Ja, ich dachte halt, also ich habe vor allen Dingen auch gefragt, weil ich meine, es kann ja zum Beispiel sein, dass es ganz viele Leute gibt, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, aber die halt auch eben sich als queer definieren und denen bestimmte Sachen wichtig sind im Umgang miteinander und vielleicht auch mal darüber reden wollen. Ja. Und wie man dann sozusagen als zum Beispiel jemand, der so einen Raum macht oder so einen temporären Raum halt schafft irgendwie, wie man halt so ja, das so mit einbauen kann oder ja. Ja. Also was zum Beispiel für mich noch dazugehören würde, wäre wahrscheinlich so der Anspruch, dass dieses bestimmte Thema nicht so behandelt wird, wie es immer schon behandelt wurde. Mhm. So ganz in Anführungszeichen gesprochen. Sondern dass vielleicht auch Thema dieses Camps dann wäre, dieses Thema zu hinterfragen, da nochmal irgendwie andere Perspektiven einzubringen, mal dieses Thema im Zusammenhang mit größeren Themen zu begucken, sowas vielleicht. Mhm. Also dann sind wir wieder bei Verantwortlichkeit und Reflexionsdingens zum Beispiel. Mhm. Also als wir uns vorher über das Thema unterhalten haben, sind wir da überhaupt in unserer Runde? Also zumindest sind wir vorher mal darüber gestolpert, genau diese Frage, so was macht eigentlich eine Veranstaltung queer? Also sind es jetzt die Leute oder sind es die Leute nicht zum Beispiel? Ja. Mhm. Oder ist es eigentlich das Thema oder ist es das eigentlich gar nicht? Ich finde nicht. Also ich finde, das Thema kann auch ruhig ein anderes sein. Ich habe mich wieder reingesetzt, Marlene. Ich glaube ja, dass das nicht so richtig funktioniert. Nein. Dass du dir da überlegt hast. Nee. Mist. Also natürlich, also ich würde dem total zustimmen, irgendwie so als Idee, dass es irgendwie natürlich total cool wäre. Aber irgendwie, ja, es ist, glaube ich, also so queer, also wenn, also ich verstehe dann so queer in dem Zusammenhang als so ein, ja, vielleicht so eine Art politisches Grundverständnis. So. Und das ist aber doch ganz schön doll auch an so, an eine doch ganz schön kleine Gruppe irgendwie von Leuten geknüpft. Und ich glaube, du kriegst die Masse einfach nicht hin. Also ich glaube, dass da, also die Voraussetzungen, die da sein müssten, damit irgendwie so viele Leute irgendwie so ein gemeinsames Grundverständnis irgendwie haben, dass man dann das nehmen könnte, so als politisches Grundverständnis und um da noch irgendein Thema drauf zu packen, ich glaube, da sind wir noch nicht. Also das ist irgendwie, ich glaube, das ist einfach, das, also ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass das funktionieren könnte, weil das einfach, ich wüsste gar nicht, wo die Leute herkommen sollten. Also wir haben irgendwie, wenn man, also okay, wo kommen denn so Queerness, wo kommt denn das her? Ne? Das gibt's irgendwie, also wenn man das so, das kommt irgendwie ganz doll aus der Uni, aus so forschungswissenschaftlichen Zusammenhängen und es kommt aus so einem Queer-Aktivismus heraus, der sich relativ doll auch aus einem, so einem feministischen Aktivismus heraus irgendwie so gespeist hat mal, und aber wo ich jetzt schon gefühlt sagen würde, es gibt schon so einen eigenen, so eine eigene queere Subkultur, die auch vielleicht sich zum Teil auch sogar fast abgrenzt von irgendwie so feministischen Ideen, die ja jetzt auch nicht, wie wir ja wissen, nicht sonderlich einheitlich sind. Wissen wir das alle? Gut, wir wissen das nicht alle, Entschuldigung. Aber jetzt wissen es alle. Und naja, also was ich halt sagen wollte, ist, dass es halt, dass die Leute, die sozusagen sich dann unter diesem, mit so einem Label irgendwie anfreunden können oder mit so einem politischen Grundidee anfreunden können, dass es so wenige sind, weil auch die Zugänge da eigentlich relativ eng sind dahin und eigentlich ganz schön viel passieren muss, bevor irgendwie Leute, also ganz schön viel auch an so Auseinandersetzungen und Diskussionen und irgendwie Gesprächen und Theorien und keine Ahnung was irgendwie so, und auch vielleicht so Identitätskrisen von Leuten, so ganz persönliche Geschichten irgendwie einfach erstmal so passieren müssen, bevor Leute so, also die meisten Leute, die ich kenne, irgendwie in so Zusammenhängen irgendwie sind da einfach schon echt durch ganz schön viel durchgegangen, auch an Bildung und der auch, die komplett ab ist von dem, was irgendwie so man so als Bildung so mitkriegt, üblicherweise. In so staatlichen Systemen zum Beispiel. Und ich wüsste nicht, wo man da jetzt plötzlich so Leute herkriegen sollte, die dann auch noch irgendwie dann noch so ein Thema, was jetzt so damit überhaupt nichts zu tun hat, irgendwie also, sorry, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also, da finde ich ja, dass so eine Idee von, wir machen mal sowas mit so einem feministischen, also mit so einem geschlechterkritischen Auseinandersetzung, wo Feminismus eine Rolle spielt und auch sowas wie Queerness oder queere Grundideen eine Rolle spielen und setzen da mal sowas wie Netz-Dingsbums obendrauf, ja. Also, dass das irgendwie schon eigentlich eine ziemlich, also dass da schon die Schnittmenge wahrscheinlich als eine der wenigen Themenfelder irgendwie so eine Überschneidung hat. Man könnte es nochmal mit sowas wie so Antirassismus-Geschichten irgendwie probieren. So, was so politisch, also so als anderes Themenfeld so. Aber sonst fällt mir da ehrlich gesagt relativ nicht so ein, wo man irgendwie so eine Schnittmenge herkriegt. Hm. Vielleicht so Medienkram oder so. Medienkram. Was mit Medien? So, ja, genau. Queer und was mit Medien? Irgendwie queer und was mit Medien. Toll. Das ist ein super Titel. Oh, das schon. Nächste Barcamp steht schon. Ja. Ja. Achso, der Titel steht auch schon, ne? ja, sonst machen wir so ein Mini-Barcamp, ne? Mit so, kann man ja auch machen. Schlagen wir so ein Thema vor und dann kommen halt. Also was ich mit diesen unendlich vielen Worten irgendwie sagen wollte, ist halt sowas wie, dass also wenn ich überlege, was es für Themen gibt, wenn irgendwie so das Queer-Wort aufpoppt, dann sind das Themen, die eigentlich sich noch relativ doll sozusagen mit sich selber beschäftigen. Also sowas wie, wie gehen wir mit Geschlecht um, wie gehen wir mit Differenzen um, wie gehen wir mit Privilegien um, wie gehen wir mit irgendwie, also alles, was wir irgendwie schon aufgezählt haben. Und das ist noch ein so unglaublich großes Feld, wo einfach noch so viel Diskussions- und Auseinandersetzungsbedarf da ist, dass da einfach, glaube ich, noch vielleicht noch nicht so viel Raum oder Möglichkeit da ist, da irgendwie schon so neue Themen dazu zu holen oder so. Was eigentlich ganz cool wäre, wenn man das machen könnte, weil das dann natürlich auch mal so aufhört, dann irgendwie so sich immer in der eigenen Suppe irgendwie zu bewegen. Also ich gut fände ich das auch, ne? So ist nicht. Ich glaube nur, das ist utopisch. Lustig, ich habe im Konversationsfach in der Utopiegruppe habe ich gesagt, ich glaube gar nicht an Utopien. Oder ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Vielleicht wäre das dann doch so meine Utopie, dass so ein queeres Selbstverständnis, zumindest im Umgang miteinander, mehr wird oder so. Keine Ahnung. Ich halte das ja für völlig utopisch. Ja, Mensch. Ja, das sind ja Utopien so an sich. Das ist utopisch. Ja. Hat sich jemand dazu gesetzt, aber ich sagt bin's nicht. Wieder, Silke. Hallo Silke. Hallo Silke. Am Anfang kam schon kurz das Thema mit der Sprache auf und ich glaube, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen und würde es auch toll finden, wenn noch vielleicht ein paar andere Lust haben zu sagen, wie es Ihnen da so mitgeht. Also gestern zum Beispiel bei dieser ersten Runde da oder Einführungsdings da ging es ja auch so um dieses Thema, also was schreibe ich Leuten zu, wenn ich er, sie oder irgendwas sage, also irgendwelche Attribute beimesse, ohne zu wissen, ob das für die Person okay so ist. Das finde ich auch total wichtig. Es hat bei mir aber auch den Effekt, dass ich ganz schön gehemmt bin, überhaupt den Mund aufzumachen. So. Also ich glaube, das habe ich oder mache ich eh schon, dass ich mich so frage, was ich eigentlich rede, auch jetzt, wenn ich nicht in einem explizit queeren Kontext oder so bin, da bin ich nicht so oft, also habe ich eher wenig mit zu tun. Dass ich mich zum Beispiel frage, benutze ich Begriffe, die aus einem militärischen Zusammenhang kommen und will ich eigentlich nicht. Aber es gibt ja Sprachgewohnheiten, die sich... Also ich meine, ich merke das dann und versuche, die irgendwie aufzubrechen, aber das stört ganz oft dann meinen Sprachfluss total. Ich denke, ach nee, das ist nicht das Wort, das ich jetzt gerade gleich sagen wollte, und weg. Und also ich merke halt hier so, dass es ja, dass es weniger darum geht, okay, ich will jetzt hier keine militärischen oder bla Herrschaftsbegriffe verwenden, wenn ich rede, okay, aber trotzdem kann ich hier noch mehr vielleicht als sonst in meinem Alltag Leuten zu nahe treten, wenn ich unüberlegt quatsche, weil in mir irgendwelche, keine Ahnung, dass ich doch Leute irgendwie einordne und es mir nicht so bewusst mache und das Wort ist dann raus, so. Dass das bei mir eher den Effekt hat, okay, ich bin jetzt erstmal ganz still und beobachte nur. Und gucke erstmal, wie ihr anderen alle miteinander sprecht und so. Also, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm oder so, also auch bereichernd, darüber so nachzudenken. Aber, also es ist schon irritierend, so quasi ständig so eine, mir kommt es schon vor, als hätte ich eine ganz schön krasse Zensur in mir selber jetzt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, die ganze, also nicht frei rausreden, weil das könnte auch, könnte schieflaufen, so im Prinzip. Ich wollte auch noch was sagen. Ich kann auch einfach wieder rausgehen. Oder so, genau, so kann man es natürlich auch machen. Ich wollte trotzdem nochmal, wenn es okay ist, irgendwie nochmal, weil ich irgendwie schon die ganze Zeit, bevor du schon hier sitzt, hast noch was zu sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, diese Idee von, dass man dann so das Gefühl hat, so, ich weiß irgendwie gerade gar nicht, ob ich jetzt das sagen kann oder so, dass ich glaube, das ist genau diese Auseinandersetzung mit so den eigenen Privilegien, oder? Ich meine, das ist doch genau das, dass man da sitzt und denkt, irgendwie, okay, ich fühle mich irgendwie eingeschränkt gerade so und ich kenne das von mir auch, dass ich da manchmal sitze und denke so, oh, irgendwie, ich weiß gerade nicht so genau. Aber eigentlich denke ich dann auch wieder so zu mir selber, richtig so, genau. Das ist nämlich wichtig, irgendwie auch mal sich so innezuhalten und zu merken, okay, ich sollte mehr nachdenken. Und ich finde es auch okay, dann irgendwie, also ich persönlich will jetzt keine, also nicht, soll jetzt nicht rüberkommen, dass ich eine Absolution erteilen will oder so, also gar nicht, ich meine jetzt okay, so im Allgemeinen okay, so. Da dann auch, aber ich finde das auch eine durchaus gute oder legitime oder auch für mich auch angewendete Strategie, dann auch erstmal nur zuzuhören und irgendwie so nicht zurückzuhalten, erstmal nicht so viel zu sagen irgendwie. Ja, das wollte ich noch mal kurz dann jetzt. Ich will nur ganz kurz sagen, und danach gehe ich dann raus. So. Ja, also ich finde, mir geht das halt auch so, dass ich dann denke, also ich bin auch oft verunsichert und denke dann aber auch, dass es, also oder finde im Nachhinein oft, dass es auch so ein bisschen lehrreich ist, so in bestimmten Situationen verunsichert gewesen zu sein, in Bezug halt eben genau auf diese Sprachanwendungs- und Gewohnheitsgeschichte. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich mich so richtig doll in die Nesseln gesetzt habe und was Doofes gesagt habe, war dann aber auch immer echt froh, wenn mich jemand darauf hingewiesen hat und ich mich dann auch entschuldigen konnte. Wenn mir es mir selber auffällt und ich mich nicht entschuldigen konnte, dann ist das natürlich immer richtig doof, weil es dann vorbei ist mit dem Entschuldigen und so und vielleicht auch dass es Feedback zu bekommen, dass es einem verziehen wird oder auch nicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, wobei man, also ich finde, ich lerne dabei ziemlich viel. So. Und vor allen Dingen, weil eben Gewohnheiten auch so oft so eingeschliffen sind, wird man die eben auch nur los, wenn man da dran arbeitet. So. Und dann gehe ich jetzt. Also ich bin Matthias, ich trinke meistens Kaffee, jetzt gerade nicht, weil mein Magen schon wieder rebelliert dagegen. Ich habe dieses Problem, wie spreche ich mit Leuten oder über Leute, finde ich nicht nur bei Barcamps und nicht nur hier beim Gendercamp, sondern ich möchte ja grundsätzlich Leuten nicht zu nahe treten. Hier tritt das natürlich gehäuft auf, einfach durch die Zusammensetzung der Leute. Also es passiert mir einfach in der Uni wesentlich seltener, dass ich mir über eine darüber Gedanken machen muss, ob ich einer Person etwas zuschreibe, wenn ich sie, er oder sie nenne. Das ändert aber nichts am grundsätzlichen Problem. Und ich kenne diese Hemmungen auch, dass das, dass ich dann mich frage, ob ich das jetzt so sagen kann oder was ich sage. Und für mich würde zu einem queeren Barcamp auch sehr dazu gehören, also ich finde, dass das hier durchaus schon gut realisiert ist, aber noch nicht zu 100%. Zum Beispiel, Moment, ich muss meine Sätze auseinanderhalten, dass auch gesagt wird, dass man damit rechnen kann, dass es, also mir hilft es ungemein, wenn ich weiß, falls ich etwas falsch tue oder sage, dann werde ich darauf hingewiesen und habe die Möglichkeit, das zu ändern und daraus zu lernen, weil oft habe ich das Gefühl, es fällt mir eben gar nicht erst auf oder es fällt mir zu spät auf. Es wurde vorhin angesprochen, dass beim Konversationshach manche Leute zu viel Raum eingenommen haben und ja, ich bekenne mich schuldig. Ich habe das auch zum Teil gemerkt, dass ich 5 Minuten am Stück geredet habe und niemand anders habe zu Wort kommen lassen oder Impulse hatte, irgendwo Leuten ins Wort zu fallen. Manchmal habe ich es im Griff, manchmal nicht. Manchmal fällt es mir auf und manchmal nicht. Und wenn es mir nicht auffällt, dann ist es für mich extrem hilfreich, wenn mir das jemand sagt. Und es ist für mich extrem hilfreich, zu wissen, dass es mir jemand sagt, wenn es mir nicht auffällt. Weil ich dann weniger vorher nachdenken muss und gleichzeitig aber für die Zukunft daraus lerne. Und also, ich rede schon wieder zu lang. Ja, Steff ist wieder da. ja, das ging jetzt in die gleiche Richtung, was Matthias auch gesagt hat. Also so, ich kenne das auch aus meiner eigenen Biografie quasi, dass das war universitär, irgendwie in Gender- und Queer-Studies-Kreise gelangt bin, dass ich auch sehr viel da saß und auch erstmal so zugehört habe und auch erstmal so mitbekommen habe, wie Leute reden, worüber sie reden, vieles auch nicht verstanden habe, warum sie das tun, aber auch erstmal so irgendwie so hingenommen habe und dann so nach und nach das habe dann also nach und nach dann das dann auch nachvollziehen konnte, aber auch durchaus auch mal Sachen irgendwie kommentiert wurden, warum irgendwelche Sachen nicht so gut gehen oder was ja irgendwie so Kritik üben, weil nicht so viel. Ich finde eben auch wichtig, das auch mal auszuhalten irgendwie oder auch nochmal so ein bisschen einfach sensibel zu sein dafür. Aber ich finde eben auch echt gut oder ist ein gutes Ziel oder vielleicht sogar eine Utopie, was so eine Kultur der Kritik angeht. Sowas zu lernen, das kann ich auch noch nicht sehr gut, aber und zu pflegen. Und das macht, glaube ich, auch echt was aus. Also sowas ich kann was sagen und es jeder, also ich kann mir, jetzt wollte ich verallgemeinern, um Himmels Willen. Ich kontrolliere meine Aussagen auch nicht immer auf hundertprozentige, ob das jetzt gerade irgendwie schwierig sein könnte. Dadurch weiß ich aber auch, dass ich mich eben in die Position begebe, kritisiert zu werden. Und dass sowohl das eine Kunst ist, zu kritisieren, dass es irgendwie leichter annehmbar ist, als auch eben Kritik annehmen zu können und eben das nicht in einem Streit enden zu lassen, das, glaube ich, ist echt eine Kunst, aber ich glaube, das ist echt wichtig. Und das wäre eben hier auch echt, also hier auf dem Gender Camp, auch was echt Gutes und echt Wichtiges. Und ich glaube, es funktioniert auch im Kleinen. Irgendwie, dass so dieser Moment, dass man trotzdem im Gespräch bleibt, obwohl man gerade festgestellt hat, dass es gerade sozusagen irgendwie eine Art Konflikt gibt. Und man das sozusagen aber auch aushält und irgendwie so ein bisschen gemeinsam am Ball bleibt. Und das finde ich echt gut. So, das gefällt mir sehr. Hallo, hier ist Jana. Ich bin mal wieder reingekommen, wollte mal kurz was sagen, was das vielleicht noch ein bisschen niedrigschwelliger dann ansetzt, dieses wie kann ich mich trauen zu sprechen? Und zwar nämlich, was in meiner eigenen Biografie total wichtig war, das erstmal zu schnallen, dass es total okay ist, Fehler zu machen. So. Also es ist ja schon mehrmals so ungefähr wiederholt worden, dass man auch kritikfähig sein kann und auch, dass es wichtig ist, Sachen auszusprechen, aber dass es auch okay ist, diese Fehler erstmal zu begehen, sozusagen. Ich kenne das aus meiner politischen Sozialisation, auch aus meiner Schullaufbahn und so, erstmal überhaupt diese Schwelle zu übertreten, dafür ist es ganz wichtig, dass man es irgendwie weiß, so finde ich. Und gerade halt auch was so Gender-Themen betrifft, ich kenne das von mir, bei manchen Trans-Menschen, da kriege ich es manchmal einfach nicht geschissen, so, weil ich sie über Jahre kenne und so, und es ist extrem schwierig für mich und ich schäme mich immer im Grund und Boden und sowas. Und da war aber auch eine Sache, dass ich einfach mal gelernt habe, so, hey, es ist okay, wenn du mich manchmal noch mit dem falschen Geschlecht ansprichst oder sowas. Es sollte jetzt vielleicht nicht tausendmal hintereinander passieren oder so, aber ja, what else, es passiert halt. Und das eben auch vor diesem Hintergrund, dass wir alle innerhalb dieser Gesellschaft einfach so stark sozialisiert worden sind, vor unserer politischen Sozialisation so, oder gendersensiblen Sozialisation, und dass es da deshalb überhaupt gar nicht ausbleiben kann. So. Also das, ja, das wollte ich mal sagen. Oder noch so ein ganz anderes Beispiel, was mir jetzt vor 2 Wochen passiert ist. Da hat mich eine Freundin angerufen, aus einem dörflichen Kontext, die mit Gender und Trans überhaupt nichts am Hut hat und nur das kennenlernt, was sie so im Fernsehen und im Radio sieht. Sie hat mich angerufen und hat gesagt, Jana, ich bin schwul. Und das fand ich erstmal total großartig. Also sie definiert sich noch als sie, aber sie sagt halt schon jetzt, sie ist schwul irgendwie. Sie ist irgendwie, ist jetzt am Hadern mit ihrem Geschlecht und hin und her und sowas. Und ihr zweites Problem war dann irgendwie, sie ist seit vielen, vielen Jahren mit einem Menschen zusammen. Sie hätten auch schon fast geheiratet. Und das nächste Problem war dann nämlich, der wiederum ist homophob. So. Und das ist irgendwie, also diese dörfliche Umgebung, die zeigt das halt nochmal viel, viel heftiger. Also wir sind jetzt hier alle schon total weit oder sowas. Und meine erste Reaktion war auch so, ey, dieser böse Typ, der kann doch jetzt nicht homophob sein. Die sind ja seit fast zwei Jahrzehnten zusammen. Was soll denn das jetzt, dass der jetzt irgendwie sie disst oder so? Plötzlich. Aber so die zweite Reaktion war dann so, hey, ja, okay, der darf auch erstmal Irritationen haben und der darf auch erstmal zu diesem Zeitpunkt homophob sein, weil er einfach in diesen dörflichen Strukturen und so und mit einfach in diesem gesellschaftlichen Background irgendwie aufgewachsen ist. Und jetzt geht es halt genau darum, einfach mal auch für ihn zu gucken, dann stimmt das mit meiner politischen Position dazu vielleicht nicht ganz überein oder sowas. Oder muss ich mir da Gedanken machen und muss ich da irgendwie mich weiterbilden und mich weiter irgendwie entwickeln, muss ich meine Perspektiven öffnen und das sind halt irgendwie so ganz, ganz, ganz lange Wege. Von seiner Position aus wäre es halt ein riesiger Weg hierher oder sowas. Aber wir sind ja auch noch lange nicht am Ende angekommen, so irgendwie. Also habe ich das Gefühl halt bei mir auch. Genau. Zu dem Fehler machen fällt mir ein. Also gerade was so meiner Erfahrung nach, was so das Anspruch, also was ja auch immer so, ich sag mal, so ein klassischer Fehler ist, so Fehler irgendwie so, dass halt so Pronomen irgendwie nicht, also dass ein Pronomen benutzt wird, was nicht das Pronomen ist, mit dem eine Person angesprochen werden möchte. Ich denke auch, dass es wichtig ist, zu sehen, dass das quasi auch, also dass da Fehler, ich finde es immer schwierig, diesen Fehler, aber dass halt irgendwie da Sachen irgendwie auch anders gesagt werden können, der Hinweis darauf aber angenommen wird und vor allem, was ich ganz wichtig finde, das ist einfach von, gerade bei so Transpersonen einfach so verschieden. Also das ist einfach, es gibt Leute, die kotzen dir sofort auf die Füße, zu Recht, weil sie einfach schon so oft irgendwie, also ich glaube, da gibt es einfach persönliche Grenzen und da gibt es einfach nicht irgendwie so, okay, Transen dürfen auch mal mit dem falschen Geschlecht angesprochen werden, Dinge irgendwie so. Das finde ich ganz, das finde ich wichtig, da irgendwie auch so einfach persönliche, also da auch, also so persönliche Individuen irgendwie da so wahrzunehmen und irgendwie da auch so ein, da so ein, ja, da einfach irgendwie da so ein persönlicheres Bild irgendwie zu bekommen von einzelnen Personen. Also dass da auch eigentlich so, wie ich das eigentlich für ganz grundsätzlich selbstverständlich halte, dass irgendwie persönliche Grenzen einfach wichtiger sind als so Ideen von Leuten, wie sie vielleicht drauf, verstehst du, was ich meine? Dass sie ja, so ja, drauf sind. Irgendwie mega so, dass wichtig, dass du das jetzt extra auch nochmal sagst. So, ja. Weil das, Und das andere, was ich eigentlich vorher schon sagen wollte, irgendwie zu dieser Geschichte, was ich ganz spannend fand mit dem, was Matthias vorhin gesagt hat, dass er so im Alltag eigentlich da so gar nicht so drauf achten muss. Da habe ich so gedacht, haha, da habe ich sie, meine Utopie. Weil ich fände es nämlich total gut, wenn nämlich irgendwie eigentlich so eine Sensibilität dazu irgendwie nicht nur in irgendwie so einem Rahmen, wo das irgendwie extra oben drüber steht, so Feminismus irgendwie oder sogar Queerfeminismus oder vielleicht Teile von Queerfeminismus, wenn da irgendwie so eine sensible oder so ein sensibler Umgang irgendwie da ist mit sowas wie zum Beispiel einer geschlechtlichen Ansprache, sondern dass es einfach auch irgendwie eben außerhalb irgendwie möglich ist. Und weil nämlich Leute irgendwie, die hier sich zum Beispiel befinden, wo das vielleicht ein relativ offener Raum ist, der irgendwie auch als relativ offen wahrgenommen wird, das sind Leute, die einfach sich nicht nur im ABC Hüll irgendwie aufhalten und irgendwie hier wohnen und irgendwie immer nur hier in dieser Blase sind, sondern sehr wohl sich überall anders auch bewegen und irgendwie da auch genauso gerne irgendwie eine sensible Sprache irgendwie bevorzugen würden. So, das finde ich, das ist, glaube ich, echt meine Queer-Utopie da drin. Also, ja, das war mir jetzt gerade nochmal wichtig. So. Ich finde, also dieser richtig oder falsch Punkt finde ich auch echt wichtig, weil ich glaube auch, das fühlt sich immer so, dass irgendwie so klare Grenzen dann abgesteckt werden, so es gibt dann diese zwei Becher und dann gibt es irgendwie so diesen bösen Becher, das was man falsch macht und dann gibt es einen guten Becher, dass man alles richtig macht. Weil ich halt auch, also so weil es da kommt dann irgendwie so Schuld irgendwie rein, als dass jemand an irgendwas schuld ist erstmal, sondern und das verschiebt das eigentlich, wenn das, was man denen ja auch gerne hochhebt, ist dieses Verantwortungs die Verantwortung zu fahren. Und das finde ich eben auch, dass es vor allem eher nicht darum geht, ob jetzt jemand irgendwie schuldig ist oder nicht, sondern wie man verantwortlich oder verantwortungsvoll miteinander umgeht. Und deswegen würde ich eben auch nicht sagen, dass es eben dieses, da habe ich was falsch gemacht oder habe ich einen Fehler gemacht, sondern da war ich an dem Punkt unwissend oder vielleicht unsensibel oder unachtsam oder also mehr sowas. Und was aber eben nicht bedeutet, dass ich jetzt gerade was falsch gemacht habe, sondern dass es irgendwie Gründe gibt, dass irgendwie da gerade was komisch ist und dass ich dafür irgendwie die Verantwortung übernehmen sollte. Hallo, ich bin Lea, ich trinke Mate und ich muss gleich weg. Deswegen will ich nur kurz daran anknüpfen und einfach mal noch einen Impuls einwerfen, dass ich es für mich selber sehr bereichernd finde. Also weil öfter angesprochen wurde, so eine Angst zu etwas Falsches zu sagen, auch da nochmal anknüpfend, dass es total viel ausmacht, wenn ich mir selber sage, erstmal könnte das, was ich sage, wovor ich dann vielleicht Angst habe, jemand anderen total verletzen. Was ist schlimmer, dass ich irgendwie kurz mich nicht traue, was zu sagen oder die Verletzung, die ich irgendwie in den Raum werfen könnte? Da denke ich, dass es für mich einfacher ist, das dann zurückzuhalten und das dann auch gar nicht als Redeeinschränkung zu erleben, sondern eben einfach als ein, wie Marlene es eben auch schon mal gesagt hat, als sich erstmal zurückhalten und zuzuhören und warum werden bestimmte Sachen nicht angesprochen, die ich vielleicht irgendwie vorher als ansprechbar gehalten habe und darüber nachzudenken, einfach erstmal für mich und dann vielleicht irgendwann drauf zu kommen. Also das finde ich, und dann muss ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich irgendwo bin und nicht weiß, wen könnte ich jetzt mit was treffen und was sind meine Redegewohnheiten, wo sind da Probleme. Also das finde ich, dann kommt man auch ein bisschen weg von dieser Schuldsache oder dieser Falschsache. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Schon. Joke, ich bin auch wieder dabei. Also so als Impuls auch. Also mir hilft das, dass ich dann keine Angst habe, etwas Falsches zu sagen, sondern eher denke, ja, es ist ja gar nicht so schlimm, mal nichts zu sagen. Hm. Wobei ich schon finde, dass es beides ist. Also sowohl das, also es muss irgendwie ausgewogen sein, sowohl dieses, okay, ich nehme mich selbst zurück und höre erstmal zu, als auch so ein, es muss prinzipiell echt auch möglich sein, mal einen Fehler zu machen und dafür nicht gleich irgendwie des Raumes verwiesen zu werden. Denn sonst gibt es halt die Situation, dass Leute einfach sich nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Das kam ja vorhin auch schon. Das finde ich nicht gut, weil das dann auch so ein, das bremst dann halt auch zu viel aus. Also da passiert dann ja teilweise gar nichts mehr, bevor dann irgendwie. Also da denke ich dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich jetzt irgendwie vielleicht doch lieber was sage, die Gefahr eingehe, dafür dann vielleicht einfach kritisiert zu werden, aber trotzdem dann vielleicht auch mal was beitrage oder so. Ich finde es halt also auch richtig, aber da kommt für mich noch immer die Problematik, dass ich eben auch nicht davon ausgehen kann, dass die Kritik einfach kommt, also ja, berechtigterweise aus einer Angst oder einer Verletzung auch heraus, die Person oder Personen dann eben wieder verstummt werden durch Sprache. Also. Ja. Zumal ja auch, was mir vorhin noch eingefallen ist bei dieser Diskussion über wen verletze ich im Alltag, wen verletze ich auf so einer Veranstaltung wie hier mit dem, was ich sage und hier merke ich das und hier kann ich mich zurückhalten. Es gibt ja auch einfach ganz viel, was nicht sichtbar ist, was ich die ganze Zeit verletzen kann, wenn ich mich nicht drum kümmere oder so. Also da gibt es ja noch eine größere Range an Möglichkeiten, Leuten auf die Füße zu treten. Ja, klar, und dann, ich glaube, je schwieriger es wird, umso größer ist dann halt auch so die Hemmung dazu, sich noch irgendwie kritisch zu äußern. Vielleicht wäre es irgendwie so eine, das gibt es ja auch ganz häufig, so diesen Ansatz, dass halt diejenigen, die dabei sind, die es nicht persönlich betrifft, sich dazu äußern oder so. Also, es gibt ja zum Beispiel im Antirassismus oder in Antirassismusdebatten gibt es ja ganz häufig so diese Position der dritten zuhörenden Position, der dritten weißen zuhörenden Person, die nichts zu einer rassistischen Äußerung sagt und insofern nochmal den Rassismus multipliziert oder so. Das wäre jetzt sozusagen übertragen auf so eine Situation, wo jemand irgendwas sagt, was nicht gut ankommt, eine andere Person nichts dazu sagt, weil sie es nicht kann in dem Moment, einfach als vielleicht eher unbeteiligte Person dazu einfach kurz was in den Raum zu werfen oder so. Mhm, genau. Das nicht durchgehen zu lassen oder so. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich wollte auch ganz kurz sagen, ist es jetzt etwa 4? 4, genau. Mhm. Wir haben verspätet angefangen, ich weiß nicht ganz genau, bis wann wir weitermachen können. Komm mal dazu noch, ne? Komm mal dazu. Also ich hatte gerade auch eher so ein Ding von, vielleicht können wir es auch langsam aus dabei lassen, so erstmal. Es sei denn, es gibt jetzt irgendwie noch so, ja, ich will noch unbedingt irgendwie. Ja? Ja. Möchtest du? Okay, dann. Okay. Also das ist auch unsere typische Choreografie, dass irgendwann du mal den sagst. Ja. So, jetzt können wir doch langsam Schluss machen und ich dann immer noch ganz dringend irgendwas los. Also, ja, dann können wir jetzt ja noch ein Stündchen machen und dann sind alle glücklich. Können ja nee, so langsam, also, aber ja. Also ich finde es auch okay, langsam. Ich denke auch. Das Ende einzubauen. Ich bin immer noch jetzt, hallo. Jetzt. Hallo. Ja, ich finde auch, wir sollten langsam zum Ende kommen und da ist ja immer so ein bisschen gut zu gucken, auch was haben wir alle heute gelernt. Was ist denn so das, was wir hier rausziehen? Und ich habe also so ein Bild, das sich in meinem Kopf gebildet hat, war, dass Queerness nicht irgendwie jetzt das in sich abgeschlossene Ding ist, sondern es ist quasi so wie bei dieser Erdbebenskala, dass es so nach oben offen ist und dass es irgendwie ausschlagen kann manchmal. Es gibt so kleine Erdbeben wie dieses Gendercamp, es gibt irgendwelche Sachen, die nicht so ausschlagen, aber es wird nie ganz oben ankommen, weil die Skala so konzipiert ist, dass es gar nicht ganz oben ankommt. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes, interessantes Sinnbild in der Richtung. So, ich fände natürlich auch eine Welt, die sowieso immer queer ist, gut, aber das da gebe ich Joke ziemlich recht. Das ist, glaube ich, nicht so, dass ich das irgendwie erleben werde. Und ja, was Barcamps queer macht, sind ganz, ganz, ganz diverse Sachen. Und ich glaube, heiter scheitern. Also auch die Möglichkeit des Scheiterns irgendwie gar nicht auszuschließen, ein bisschen gar nicht irgendwie so verkrampft und irgendwie Sachen dran zu gehen, auch irgendwie. Aber doch eben immer reflektiert und eben immer durchdacht, eben immer überdacht und nie mit irgendwie schon einem festen Weltbild an Sachen rangehen, ist ja, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Und ja, um so in kleine Worte zu brechen, was ich hier heute für mich mit rausnehme. Das hast du sehr schön in kleine Worte gebrochen. Okay. Ja. Ja, ich bin auch nochmal ganz zurückgekommen, Paula. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, also auch zu was noch für mich ein Barcamp queer macht, auf Veranstaltungen, auf denen ich bisher war. Also einerseits wurde über sowas hier überhaupt nicht nachgedacht, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Aber auch so ganz einfache Sachen, dass es zum Beispiel veganes Essen gibt, dass es hier überhaupt nicht in Frage gestellt wird, dass es Kinder gibt auf dem Camp. Barrierefrei weiß ich nicht, ob es ist, aber vielleicht teilweise ist es niemand hier, der es jetzt, glaube ich, zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder so. Ich vergleiche es gerade mit der Republika, wo ich zuletzt war. Da hätte kein Mensch, der nicht gut zu Fuß ist, irgendwas machen können. Essen war nicht mal vegetarisch, soweit ich das erinnere. Oder es gab nur ein einziges vegetarisches Gericht. Also so Kleinigkeiten, die mir auch erst bewusst geworden sind, nachdem ich sie so erlebt habe. Zum ersten Mal auf dem Ladyfest und dann hier. Also sowas, finde ich, macht halt auch so einen Unterschied. Also Queerness Raising. Ja, Steff hat sich jetzt so dazugesetzt und da offensichtlich ist es ja so, dass ich immer sage, irgendwie, jetzt lass uns mal zum Schluss kommen und du noch immer irgendwas dazu sagst, dachte ich, ich warte jetzt mal. Jetzt tut mir leid, ich wollte dich nicht verarschen. Ne? Okay. Ich fand es wirklich gut, was du gesagt hast. Ach. Okay, vielleicht draußen. Sollen wir einfach. sonst Musik machen? Jetzt. Ja. Lass uns einfach Musik machen. Okay, alles klar. Also, das muss ja hier, also so, wir sind ja hier auf dem Gender Camp und das muss jetzt ja auch nicht der Schluss sein des Austauschens. Nee, genau, das ist ja sowieso nicht, aber ich denke so zum Aufnehmen und so. Mhm. Dann kommt jetzt für alle Hörenden Musik und für alle anderen Kaffee und Kuchen. Vielen Dank für alle. Das war ganz genau, toll. Genau, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. Hat super geklappt. Ich bin ganz happy. Kommt gut durch den Mai. Tschüss.